Erster beachte den Monat Abib, damit du das Passafest für den Herrn, deinen Gott, feierst, denn in diesem Monat hat der Herr, dein Gott, dich nachts aus Ägypten geführt. Zweiter, du sollst Schafe und Rinder als Passaopfer für den Herrn, deinen Gott, an dem Ort opfern, den der Herr auswählen wird, damit sein Name dort wohnt. Dritter, du darfst kein gesäuertes Brot dazu essen. 7 Tage lang sollst du ungesäuertes Brot essen, das Brot des Leidens, denn du bist schnell und ängstlich aus Ägypten geflohen, damit du dich dein ganzes Leben lang an den Tag erinnerst, an dem du aus Ägypten gezogen bist. 7 Tage lang darf in deinem ganzen Land kein Sauerteig gefunden werden, und von dem Fleisch, das du am ersten Abend opferst, darf nichts bis zum nächsten Morgen übrig bleiben. 5. Du darfst das Passaopfer nicht in einer deiner Städte feiern, die der Herr, dein Gott, dir gibt. 6. Sondern du sollst das Passaopfer am Abend schlachten, wenn die Sonne untergeht, an dem Ort, den der Herr, dein Gott, auswählen wird, damit sein Name dort wohnt, denn zu dieser Zeit bist du aus Ägypten gezogen. 7. Du sollst es kochen und essen an dem Ort, den der Herr, dein Gott, auswählen wird, und am nächsten Morgen sollst du dich auf den Weg machen, um nach Hause zurückzukehren. 8. 6 Tage lang sollst du ungesäuertes Brot essen, und am 7. Tag ist eine Festversammlung für den Herrn, deinen Gott, an der du keine Arbeit verrichten darfst. 9. Du sollst 7 Wochen zählen. Du sollst anfangen zu zählen, sobald du zum ersten Mal die Sichel an die Halme legst. 10. Danach sollst du das Wochenfest für den Herrn, deinen Gott, feiern. Dabei sollst du freiwillige Gaben geben, je nachdem, wie viel Segen der Herr, dein Gott, dir geschenkt hat. 11. Du sollst vor dem Herrn, deinem Gott, fröhlich sein, zusammen mit deinen Kindern, deinen Sklaven, den Leviten, den Fremden, den Waisen und den Witwen, die bei dir leben, an dem Ort, den der Herr, dein Gott, auswählen wird, damit sein Name dort wohnt. 12. Du sollst daran denken, dass du in Ägypten ein Sklave warst, und diese Regeln genau befolgen. 13. Du sollst das Laubhüttenfest 7 Tage lang feiern, wenn du die Ernte von deinem Dreschplatz und deiner Weinpresse eingebracht hast. 14. Du sollst bei deinem Fest fröhlich sein, zusammen mit deinen Kindern, deinen Sklaven, den Leviten, den Fremden, den Waisen und den Witwen, die in deinen Städten leben. 15. 7 Tage lang sollst du für den Herrn, deinen Gott, an dem Ort feiern, den der Herr auswählen wird, denn der Herr, dein Gott, wird dich bei allem segnen, was du anbaust und was du tust, deshalb sollst du sehr fröhlich sein. 16. Dreimal im Jahr sollen alle Männer vor dem Herrn, deinem Gott, an dem Ort erscheinen, den er auswählen wird, beim Fest der ungesäuerten Brote, beim Wochenfest und beim Laubhüttenfest. Niemand soll mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. 17. Jeder soll etwas mitbringen, das er geben kann. Es soll dem Segen entsprechen, den der Herr, dein Gott, ihm gegeben hat. 18. Du sollst Richter und Beamte in allen deinen Städten einsetzen, die der Herr, dein Gott, dir gibt, für jeden Stamm, damit sie das Volk gerecht richten. 19. Du sollst das Recht nicht verdrehen, nicht parteiisch sein und keine Geschenke annehmen, denn Geschenke machen weise Menschen blind und verdrehen die Wahrheit. 20. Du sollst nur das Recht beachten, damit du in dem Land leben kannst, das der Herr, dein Gott, dir gibt. 21. Du sollst neben dem Altar des Herrn, deines Gottes, den du baust, keinen heiligen Baum aus irgendeinem Holz pflanzen. 22. Du sollst auch keinen Gedenkstein aufstellen, den der Herr, dein Gott, hasst.